An Ferdinand Moser von Friedrich von Schiller. Selig ist der Freundschaft himmlisch Band, Sympathie, die Seelen trauet. Eine Träne macht den Freund dem Freund bekannt, und ein Auge, das ins Auge schauet. Selig ist es, jauchzen, wenn der Freund jauchzet, weinen mit ihm, wenn er weint.